Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tite 96.0 am Mikrofon sind Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Marcos Romão. Aqui é Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, o moderador brasileiro Marcos Romão e Ortrun Gutke, a voz alemã da nossa Rádio Mama Terra. Ja, und wir senden das ganze Jahr über 2014 regelmäßig aus Brasilien, aus Niterói, in der Nähe von Rio de Janeiro. Nosso programa agora é todo terceiro sábado do mês, direto de Niterói, do Pé Pequeno, do Tomba Studio, aqui em Santa Rosa, Niterói, a capital do mundo. Und wir vorproduzieren die Sendung regelmäßig einmal im Monat in Pe Pequeno. Das ist ein kleines Viertel hier in Niterói, in den Studio Tomba. Die technische Leitung hat Bruno Marcos. Exatamente, Bruno Marcos, o nosso grande amigo e colaborador aqui da Rádio Mama Terra em Niterói. Und wir wollen uns erstmal ein bisschen mit Musik einstimmen für die heutige Sendung. Und zwar mit Jonas Mo, mit dem Lied Rain on a Sunny Land. Nosso programa hoje são bastante músicas e começamos com Jonas Mo, brasileiro que vive em Hamburgo, com a música Chuva de Verão. Thank you. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke. Aqui é Radio Mama Terra, no microfone Marcos Romão. Und wir haben soeben gehört Jonas Mo mit dem Lied Rain on a Sunny Land. Jonas Mo, Chuva de Verão. Für die heutige Sendung haben wir uns etwas ganz Besonderes überlegt. Radio Mama Terra hält den Ball flach. Exatamente. Nosso programa de hoje, nós pensamos na ideia de manter a nossa conversa um pouco baixa, porque o clima de Copa aqui no Brasil não está dos mais animados. E seguimos com o nosso programa de músicas, porque a expectativa que nós tínhamos durante na fase anterior da Copa, com tanta propaganda, tantos anúncios de segurança, de preparação, de polícia, de compra de armamentos, nós esperávamos uma Copa que fosse uma verdadeira guerra. E o que está acontecendo é a população, de uma forma delicada, de uma forma familiar, está festejando dentro de casa, já que a população do Brasil foi a primeira eliminada durante para esta Copa do Mundo. Ja, dass Radio Mama Terra den Ball flach hält, das hat auch seinen bestimmten Grund. Wir sind etwas ermüdet. Und zwar die Vorbereitungen für die Fußballweltmeisterschaft mit den vielen Informationen, die hier in Brasilien gelaufen sind, in Bezug auf die Bewaffnung sozusagen auch von der Armee, von den vielen Propagandafilmen seitens des Staates in Bezug auf, was könnte geschehen während der Manifestationen und wie wird darauf reagiert. Wie der Straßenverkehr organisiert wird, wie die ganz vielen Busumleitungen in Rio de Janeiro sozusagen geschickt eingefädelt worden sind. Das hat uns ganz schön müde gemacht und wir müssen auch sagen, das hat sich auf die Bevölkerung sehr ausgewirkt, denn es ist nicht nur eine Ermüdung da, sondern es ist auch eine gewisse Zurückhaltung da, überhaupt sich zu freuen, weil man gar nicht weiß, was jetzt auf uns zukommen könnte. Exatamente. Uma das grandes questões dessa Copa é que toda a organização colonial realizada pela FIFA tirou um pouco, podou bastante a alma do povo brasileiro. Ela tirou um pouco do espírito do brasileiro de festejar, de estar nas ruas. E o que está acontecendo no momento é que as pessoas estão correndo para dentro de casa, que pelo menos dentro de casa é mais seguro assistir aos jogos. Não tem gás de pimenta dentro de casa, não tem violência dentro de casa e as pessoas ficam dentro de casa aguardando, porque o fato do Brasil ter se preparado com uma armada, com um exército de mais de 150 mil homens para conter seu povo, foi uma das grandes ofensas que o brasileiro sofreu aqui no Brasil. E a outra, bei hat passiert, ganz genau hier, ist das diese Kolonialmacht von FIFA in Brasília, hat die Seele von unserem Volk weggenommen. Wir sind gewohnt, auch in große Krisismoment, zu feiern, zu gehen auf den Straßen. Wir haben schon viel erlebt in Brasília, viele Situationen von Gewalt und trotzdem die Bevölkerung, wenn es gibt Fußball, wenn es gibt Feier, die Bevölkerung feiert und lebt zusammen auf den Straßen. Was hat passiert hier in Brasília? Ist das mit dieser Seele, die man hat geraubt von der Brasilianer? Die Leute haben Angst auf den Straßen. Weil es sind mehr als 150.000 Leute von Armee und Polizei bereit zu schlagen das Volk. Die Leute sagen, geh nach Hause, mein Kind, komm zurück nach Hause, bleib zu Hause, wir essen zusammen, wir gucken den Fußball zusammen, wir feiern zusammen zu Hause, ohne den Pfefferspray, ohne den Schlagstock von der Polizei. Andere Tage, man hatte angekündigt eine Demonstration hier in Rio de Janeiro, sind 10 Leute gekommen und 500 Polizisten. Und trotzdem diese 500 Polizisten hat geschlagen diese 10 Personen. Das ist unmöglich. Was man macht mit der Bevölkerung von Brasília ist eine so große Gewalt, die wir haben entschieden. Wir feiern zu Hause, wir feiern für Camarões, wir feiern für Deutschland, wir feiern für Portugal, wir feiern für alle. Und wir feiern für die Spieler. Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro diretamente de Niterói. Marcos Romão, a voz brasileira no programa. Otrungutge, Radio Mama Terra, ein Programm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Com tanta música, com tanta Copa, vamos buscar o nosso amigo Nil Luz lá em Hamburgo e fazer uma sequência de músicas para viajar durante o jogo Alemanha e Gana. Eu juro, eu vi. Eu juro, eu juro, eu juro, eu vi. Eu juro, eu vi. Eu juro, eu juro, eu juro, eu vi. Tá calado, moço. Pense muito bem. O silêncio é ouro. Palavra não tem vintém. Chama o meu caboclo. Chama que ele vem. Pra te dizer de novo. Eu juro, eu vi o andarilho das estrelas. Eu juro, eu vi o andarilho das estrelas. Caminhando no mar, caminhando no mar. Eu juro, eu vi o andarilho das estrelas. Eu juro, eu vi. Até o mal intencionado dito. Menino de rua como como se rua fosse feita de menino. Menino de rua, como se da rua eu fosse paralelepípedo. Eu sou o novo do mais antigo. Menino de rua, paralelepípedo. Eu sou o novo, o novo, o novo. Eu sou o novo do mais antigo. E vou dançando, dançando, dançando no mar flutuante da alegria. Porque meu samba é outra língua dessa tribo afro-indígena. E vou sonhando, sonhando, sonhando que meu Brasil é uma ilha. Pátria amante, pátria minha, de outra América Latina. Eu sou o novo do mais antigo. Menino de rua, paralelepípedo. Eu sou o novo, o novo, o novo. Eu sou o novo do mais antigo. Eu sou o novo do mais antigo. Menino de rua, paralelepípedo. Eu sou o novo, o novo, o novo. Eu sou o novo do mais antigo. Sou um anjo torto, moço lindo, preto, branco, índio, animal felino. O negro gato com a mão no rato do maldito, maldito do gatilho. A sede, a fome, a AIDS, o frio são meus inimigos apocalípticos. Qual outro equívoco do meu destino? O pão, o poema, o gume e o circo. Sem mãe, eu sou pátria sem tribo. Sem pai, um estrago apocalíptico. Sem sorte, trapezista à beira do abismo. Ha! Sem fé, igreja sem Cristo. Mas eu vou miúdo, eu vou aflito. Entre o telúrico e o lírico, metade doido, metade, metade doído. Até que invento outro delírio. Um Deus de saia, casa e carinho. Caderno e livro, qualquer coisa aqui que vire assim o meu apelido. Ha! Uma hora isto, outra hora aquilo. Até me chamam de bandido. Pivete louco, viado, vadio, ladrão, moleque, bicho esquisito. Desse chão varonil, fizeram de mim menino de rua um paralelepípedo. Fizeram de mim menino de rua um paralelepípedo. Eu sou o novo, o novo, o novo. Eu sou o novo do mais antigo. Eu sou o novo do mais antigo. Menino de rua, paralelepípedo. Eu sou o novo, o novo, o novo. Eu sou o novo do mais antigo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Und das heutige Thema unserer Sendung ist: Radio Mama Terra hält den Ball flach. Exatamente, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, Tide. E o nosso tema de hoje é: segura a bola, segura a voz e festeje. Ja, eine Sache ist ja auch noch ganz wichtig und kann man einfach nicht hinten anstellen. Das Maracanã-Stadion ist extra für die Fußball-Weltmeisterschaft in Bezug auf die nach FIFA-Regeln neu gestaltet worden. Und das Maracanã-Stadion ist ehemals gedacht für das Volk, und zwar für das gesamte Volk. Roma, und wie du mir gesagt hast, 1950 wurde es eröffnet, und es war gedacht für das Volk. Und bis zu 15 Jahren, 14 Jahren brauchte kein Kind, kein Jugendlicher Eintritt bezahlen. Das hieß mit anderen Worten, das Volk war daran beteiligt. Jetzt nach dem Umbau, nach den FIFA-Regeln, sind die Hälfte der Plätze wegorganisiert worden. Klar, man muss dafür jetzt auch irgendwie das Geld wieder reinkriegen. Und die Preise sind enorm, jedenfalls in Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft, erhöht worden. Und ich habe mal so auf der Straße mich unterhalten und nachgefragt oder auch meine Kollegen nachgefragt, im Bekanntenkreis nachgefragt. Keiner hat sich eine Eintrittskarte leisten können für die Fußball-Weltmeisterschaft, für kein einziges Spiel, was stattfinden wird. É, você tem razão, Arthur. Eu não conheço nenhum amigo meu que tenha conseguido comprar um ingresso para ver o jogo aqui no Maracanã. Um Maracanã que foi feito em 1950 para toda a população. Ele foi construído de tal forma que todas as classes sociais, todas as raças, todos os grupos tivessem acesso. Eu me lembro na minha infância que, enquanto criança, até 14 anos, nós não precisávamos pagar a entrada. Soldados do exército não precisavam pagar a entrada. Vários tipos de pessoas não precisavam pagar a entrada na geral. Ou seja, era uma casa do povo, um dos locais que a alma do carioca, a representação da alma do brasileiro lá estava. E o que que fizeram? Arrancaram essa raiz. Um estádio que coube já 200 mil pessoas, agora é uma verdadeira banheira para 75 mil brancos, ricos, estrangeiros. É o colonialismo dominando o Brasil. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Und das heutige Thema unserer Sendung ist: Radio Mama Terra hält den Ball flach. Exatamente, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, TIDE. E o nosso tema de hoje é: segura a bola, segura a voz e festeje. Wir lehnen uns jetzt ein wenig zurück, machen eine kleine musikalische Pause und spielen folgende Stücke ein: Ciranda von Seu Jorge, Cala Boca Menino von Seu Jorge und A Carne von Elsa Soares e Diego Benquerir. Estamos aqui na Rádio Mama Terra durante a Copa e vamos agora fazer uma pequena pausa musical com Elsa Soares e Seu Jorge. Ciranda, ciranda, ciranda, na praia olhando pro mar. Ciranda, ciranda, ciranda, a praia olhando pro mar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro se apronta pra velejar. Pescador pega a rede e vai pescar. Jangadeiro se apronta pra velejar. Ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda. Na beira da praia, os pés na areia, com as mãos enlaçadas, balançando a saia. A ciranda, a ciranda, a ciranda. Ciranda, ciranda, na praia olhando pro mar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro, se apronta pra velejar. Pescador, pega a rede e vai pescar. Jangadeiro, se apronta pra velejar. Ciranda, oi, ciranda, ei, ei, ei, ciranda, ciranda, oh, ciranda, ciranda, ciranda, ciranda, oh, ciranda, ciranda. Na beira da praia, os pés na areia, com as mãos enlaçadas, balançando a saia. A ciranda, a ciranda, a ciranda, a ciranda, o cirandeiro, a ciranda, a ciranda, ciranda, cirandeiro, a ciranda. carnavais e as canções dos amantes com som de ternura e paz. Obrigado. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Und Radio Mama Terra wird in diesem Jahr direkt aus Brasilien gesendet, aus der Stadt Niterói, aus dem kleinen Viertel Pepequeno im Studio. Tomba an der technischen Leitung ist beteiligt, Bruno Marcos. Nós estamos na Rádio Mama Terra, Marcos Romão, a voz brasileira do programa, Ortrun Gutke, a voz alemão, e Bruno Marcos, o técnico de estúdio do Tomba Estúdio do Pé Pequeno Niterói para o Mundo. Unser heutiges Thema ist, wir halten den Ball flach und das hat auch seinen Grund. Wir sind gar nicht so animiert, hier in Brasilien zu feiern. Weder in Rio noch in Niterói. Es ist sehr still und ruhig und auch eine etwas lähmende Stimmung, weil voller Angst und vor dem, was passieren könnte, an Polizei einsetzen. Und ja, da bleibt man doch besser zu Hause. É isso aí, nós estamos na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, programa mandado diretamente de Niterói, do Pé Pequeno, do Tomba Estúdio, Marcos Romão, a voz brasileira, Ortrun Gutke, a voz alemã. E realmente você tem razão, Ortrun, nós não estamos muito animados nessa Copa, e o nosso lema dessa Copa é segura a bola, fica com a bola debaixo do braço, porque pode, se você sair na rua, pode levar a pancada. Então a pancada. Então a regra é ficar em casa, comprar um pedacinho de carne, cervejinho, guaraná e comemorar com a família a Copa que o povo foi excluído. Ja, das Einzige, was mich wirklich richtig animiert hatte und ich war sehr aufgeregt, das war der Tag, wo die Fußballweltmeisterschaft angefangen hatte. Da habe ich gearbeitet an dem Tag, bin morgens früh los mit dem Bus nach São Gonçalo gefahren und dann auch Gott sei Dank rechtzeitig wieder nach Hause, durfte ich rechtzeitig wieder nach Hause fahren, denn es war so, dass für alle Spiele, die stattfinden werden in Bezug auf die Fußball-Weltmeisterschaft, es wird in unserer Firma wird ab 13 Uhr darf man nach Hause gehen und schauen, dass man irgendwie sich noch durch den Straßenverkehr voranschiebt. Und das ist mir auch passiert, jetzt zweimal, vor allem bei den Brasilien-Spielen, dass es wirklich 2 Stunden gedauert hat, bevor ich zu Hause angekommen bin. Und ich bin eher durch eine Menschenmenge in gelb-grün gekleidet durchgeschwommen. Irgendwie bin ich doch nach Hause angekommen. Und das finde ich natürlich andererseits unglaublich schön. Das ist schon so eine, ja, wir sind für Brasilien und man zeigt das einfach durch, indem man, egal was man anhat, Hauptsache es ist gelb oder grün. É isso aí, Ortrun. Interessante, você falou muito bem. Bom, é que em vários lugares tem meio expediente, as pessoas podem ir para casa, já que o trânsito é o maior sufoco para chegar em casa, mesmo fora da Copa. Copa que, inclusive, já que estamos fazendo um programa musical, vamos colocar umas músicas bastante interessantes agora, até porque na abertura da Copa parecia até uma quermesse do interior. Que pobreza que foi essa abertura da Copa. Colocaram umas pessoas para cantar, colocaram um tal de Pitbull para cantar, um cara gordo que nem deve ter pego a roupa do filho dele porque estava tudo apertado. Foi um show assim terrível na terra da música botar esse pessoal para cantar a abertura da Copa. Foi uma pobreza colonial terrível, por isso que nós vamos lá com a música do Maranhão, Dança das Senzalas, com o Quarteto das Senzalas, para essa belga que organizou esse show, que fez uma pesquisa de Google sobre o que é Brasil, porque foi uma festa de Google. Uma festa assim de quem está pensando que música no Brasil é ficar rebolando a bundinha em qualquer lugar. Então nós vamos botar umas músicas interessantes para as pessoas saberem que tem música muito boa no Brasil, feito Dança das Senzalas, Beija-Flor e Garapé das Mulheres de Osmar Júnior. Aí seria realmente uma abertura da Copa muito interessante. Romão, du hast wirklich recht. Ich hatte darüber gesprochen, dass die Eröffnungsfeier, die Vorbereitung auf die Eröffnungsfeier, auf den Straßen, dass man in Gelb-Grün gegangen ist, das war wirklich, das hat mich sehr berührt und beeindruckt und die Aufregung, die da war. Als wir dann alle vor dem Fernseher gesessen haben, um die Eröffnungsfeier dann anzuschauen, das war für mich, selbst als Deutsche, die noch seit einem Jahr in Brasilien lebt, war das eine so herbe Enttäuschung und einen wirklichen Schlag ins Gesicht, habe ich das Gefühl gehabt. Es hat mich wirklich betroffen, mit welcher Arroganz und Ignoranz dieses Fest eröffnet wurde, mit diesen beiden Damen und diesem einen DJ Pitbull, die sich da provoziert und produziert haben und aufs Beschämende meiner Meinung nach, das ist ja wirklich meine eigene Meinung, sich gezeigt haben. Ja, ich hätte dann im Nachhinein noch in der Globo-Zeitung gelesen, dieses Szenario der ganzen der Eröffnungsfeier, und es wurde darüber berichtet, wie die beiden Damen, wie viele Gedanken sie sich gemacht haben über ihre Kleidung, und es wurde auch genau aufgeführt, von welchen französischen Designern sie sich die Roben haben schneidern lassen, und die Schuhe waren auch einige hunderttausend wert. Es war für mich wirklich abgeschmackt und mit den Menschen, mit denen wir da zusammengesessen haben, wir sind alle im Sofa zusammen geklappt und haben gesagt, was für eine Schande ist das. Exatamente, das soll die Repräsentation sein von Brasilien. Und exatamente, Ortrun. Foi uma vergonha que o mundo inteiro viu como se apresentaram essas duas senhoras com vestidos e roupas que custaram mais de 100 mil dólares, e esse pitbull representando o macho europeu, no momento em que se fala tanto contra a prostituição, no momento em que se fala tanto contra a prostituição de crianças, e são exatamente essas imagens, essas figuras que chegam no Brasil e querem usar o Brasil como se fosse uma colônia deles. Mas vamos nas músicas, Ortrun. Genau, wir spielen jetzt ein, und zwar von Quartetto Senzala, Dança das Senzalas, Tambala, Beija Flor e Osma Junior, Igarapé das Mulheres. Yele le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Até Zumbi desceu do quilombo do céu pra ver o que não viu no tempo das batalhas. A rodar a saia, a negar se espalha. A rodar a saia, a nega se espalha. Um carrossel de pano sobre um outro céu, por baixo a explosão da dança das senzalas. A rodar a saia, a nega se espalha. A rodar a saia, a nega se espalha. Tanto crioulo bonito em volta do belo carrossel. Benedito, Otelo, Bituca e Ladislau. Ao rodar a saia, a nega se espalha. Ao rodar a saia, a nega se espalha. Ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, ele, até Zumbi desceu do quilombo do céu pra ver o que não viu no tempo das batalhas. A rodar a saia, a nega se espalha. A rodar a saia, a nega se espalha. Um carrossel de pano sob um outro céu, baixa a explosão da dança das senzalas. A rodar a saia, a nega se espalha. A rodar a saia, a nega se espalha. Em volta do belo carrossel, São Benedito, Otelo, Bituca e Ladislau. Ao rodar a saia, a nega se espalha. amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Eu fui embora, meu amor chorou. Vou voltar. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. Eu vou nas asas de um passarinho. Eu vou nos beijos de um beija-flor. No tique-tique-tac do meu coração renascerá. No tique-tique-tac do meu coração renascerá. Timbalada é semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, meu é tão doce, doce feito mel. Todo azul sua beleza feita a cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rolar bala na cama, lhe chamar de amor. Fazer minhas poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar que eu vou. Amor, é só me chamar que eu vou. Sentindo a falta de você, sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Que te bande, que te bande, que te bande, que te bande. Que te bande, que te bande, preta. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Tic-tac do meu coração renascerá. No tic-tic-tac do meu coração renascerá. Timbalada é semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Que te bande, que te bande, que te bande, que te bande, que te bande, que te bande, preta. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. Eu quero te namorar, amor. O tempo leva a vida, lá fora as margaridas fazem cor. Eu lembro a alegria, boiar naquelas águas e ver as lavadeiras lavando a dor. E lavavam a minha esperança perdida de crescer lá no Igarapé. E lavavam eu tinha da vida, e agora o meu medo, o que é? A minha nave um tronco navega mais estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, buraco é pirarara, piranha, peixe, boi, potro e gara. E lavavam a minha paixão corrompida as mulheres do Igarapé, as Joanas, Marias, deusas margaridas. lavarão o que ainda vier. Um tronco, navega mais estrelas entre as palafitas e as lavadeiras. Nas minhas aventuras, buraco é pirarara, piranha, peixe, boi, boto e cara. E lavavam a minha paixão corrompida as mulheres do Igarapé. As Joanas, Marias, Deusas, Margaridas, lavarão o que ainda vier. Undarundeieia, undarundeieia, undarundeieia, negra. Undarundeieia, Radio Mama Terra, ein Kulturprogramm in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke und der brasilianische Moderator Markus Romau. Wir möchten uns an dieser Stelle verabschieden und spielen ein letztes Stück ein von Robert Plant, Down to the Sea. Bis zum nächsten Mal im Juli, dritten Samstag im Monat. Das ist der 19. Juli 2014 um 16 Uhr. Então, até a próxima! O próximo terceiro sábado de julho, dia 19, às 16 horas, na Rádio Mama Terra, que você pode escutar no www.tide.net.de. Ja, und unsere Sendung ist auch live per Livestream übertragen über www.tidenet.de. Und viel Spaß noch bei der Fußballweltmeisterschaft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.